Um hier aber scheinbare Widersprüche zu vermeiden, erweist es sich als notwendig, von vornherein einen Unterschied zu machen zwischen Israel und Juda. Beide gelten in der landläufigen Vorstellung als identisch, und doch handelt es sich hier offenbar um zwei grundverschiedene Völker. Ein ungenannter Verfasser hat das Verdienst, in einer kleinen Schrift Juda und Israel als weltgeschichtliche Doppelgänger diese Tatsache zuerst umfassend klargelegt zu haben. Danach hat man sich das alte Israel als ein alteingesessenes Ackerbauern- und Hirtenvolk, vielleicht von keltischer, sicher aber von arischer Herkunft vorzustellen, während Juda erst später als finanzieller Usurpator, als Händler- und Wuchervolk in diesem Israel auftaucht. Bezeichnend ist die Rolle, die die jüdischen Fremdlinge in Ägypten spielen. Sie ist typisch für die Rolle der Juden in fremden Ländern überhaupt. Die Kinder Jakobs kommen nach dem uralten Kulturlande, um Getreide einzukaufen. Es gefällt ihnen in diesem fruchtbaren Lande so gut, dass schließlich der ganze Stamm Jakob dahin übersiedelt. Der Pionier für diese Übersiedlung ist der als Sklave nach Ägypten verkaufte Josef. Er war bei dem Pharao zu Ansehen und Einfluss gelangt und schließlich zum allmächtigen Kämmerer und Kassenverwalter emporgestiegen. Wunderbar ist die Geschichte, wie er den Pharao veranlasste, Kornspeicher zu bauen und in den 7 fetten Jahren einen Teil von aller Ernte einzuziehen. Es steht nicht da, dass etwas dafür bezahlt worden wäre. In den 7 mageren Jahren verkauft nun Josef das aufgespeicherte Korn zu Wucherpreisen und nimmt den Ägyptern nicht nur all ihr Gold und Silber, sondern auch ihre Herden und ihre Äcker für das Brotkorn ab. Ja, er macht sie schließlich selbst zu Leibeigenen. 1. Moses 47, 13 bis 21. Zum Überfluss bedang er sich noch ein Fünftel von aller künftigen Ernte aus, ein Fall der Auswucherung eines ganzen Volkes, wie er seinesgleichen sucht. Die Kinder Jakobs aber blieben in Ägypten in der Provinz Gosen wohnen, und sie setzten sich darin fest und mehrten sich, so dass sie überaus zahlreich wurden. Zu 70 Seelen waren sie nach Ägypten gekommen, aber sie waren fruchtbar und nahmen Überhand und wurden viele und überaus zahlreich, so dass das Land ihrer voll war. Ein neuer König in Ägypten sah Gefahr in dieser Vermehrung. Das Volk der Jakobskinder wird ja zahlreicher und mächtiger als wir. Er wusste, dass kein Verlass auf sie war. Er fürchtete, sie würden sich im Falle eines Krieges zu seinen Feinden schlagen. Er sah auch, dass sie lediglich vom Handel und Wucher lebten und sich nirgends an der produktiven Arbeit beteiligten. Da zwangen die Ägypter die Kinder Jakobs zu harter Arbeit in Lehm und Ziegeln und allerlei Feldarbeiten. Ja, um die unheimliche Vermehrung des fremden Volkes zu hemmen, griff der König zu dem verzweifelten Mittel, alle neugeborenen jüdischen Knaben töten zu lassen. Freilich sah er sich hierin betrogen, denn die hebräischen Hebammen erfüllten sein Gebot nicht. Die harten Maßnahmen des Pharao veranlassten schließlich die Jakobiten zum Auszuge. Sie zogen ab, aber nicht ohne dem Rate ihres Gottes Jahwe zu folgen und die Ägypter um ihre silbernen und goldenen Geräte und kostbaren Kleider zu bestehlen. 2. Moses 12, 35 und 36. Wahrscheinlich hatten die schlauen Kinder Juda in der Weise, wie sie es später überall taten, diese ägyptischen Wertsachen durch Pfandleihe und Wucher schon vorher in ihre Hände gebracht. Der Gottesbegriff der Juden ist ja so eigentümlich, dass dieser Gott alle Untaten seines Volkes als Tugenden und fromme Handlungen zu rechtfertigen weiß. Der Judengott heißt alles gut, was seinem Volke Nutzen bringt. Er ist, wie Feuerbach sagt, die personifizierte Selbstsucht des Hebräers. Seit der Austreibung der Juden aus Ägypten datiert die eigentliche Konstituierung des Judentums als einer Sekte mit besonderen Lebensanschauungen und Sittengesetzen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich ein ähnlicher Vorgang wie in Ägypten bereits früher in anderen Kulturländern abgespielt hat. Es scheint bei alten Kulturvölkern Brauch gewesen zu sein, gelegentlich einmal eine gründliche Reinigung des Landes von allen zweifelhaften Elementen vorzunehmen, wie ja auch die Ausweisung und Verbannung von Staatsfeinden und Verbrechern bis in die neuere Zeit in manchen Staaten üblich ist. Aus solchen ausgewiesenen, sittlich verworfenen oder auch mit unheilbaren Krankheiten behafteten Elementen scheint sich der Stamm des Judenvolkes ursprünglich gebildet zu haben. Vielleicht gehörte schon Abraham mit seiner Sippe zu solchen Ausgestoßenen aus dem Euphratlande. Im alten Indien wurden die an Leib und Geist entarteten Rassenmischlinge aus den ehrenhaften Kasten ausgestoßen und bildeten eine eigene Klasse der Unreinen, die Chandala, das heißt die Schändlichen, die Schandebeladenen. Sie besaßen keine bürgerliche Ehre, darum waren ihnen alle verächtlichen Erwerbsarten gestattet, die von den ehrenhaften Kasten verschmäht wurden, Wucher, Prostitution und so weiter. Alles, was man von der Lebenshaltung der Chandala weiß, legt den Gedanken nahe, in solchen Ausgestoßenen die Grundelemente des Judentums zu suchen. Sie zeigen viel Verwandtes, bis auf die Vorliebe für Zwiebeln und Knoblauch, die Chandala aßen, um ihr verderbtes Blut zu reinigen. Heute wissen wir, dass fortgesetzte Mischung verschiedener Rassen zu einer leiblichen, geistigen und sittlichen Entartung führt. Offenbar sind die alten Völker an Rassenmischung zugrunde gegangen und haben den Juden als Bodensatz übrig gelassen. Sodann hätte man es in den Juden nicht mit einer ursprünglichen besonderen Rasse zu tun, als vielmehr mit einer Vermischung der verschiedenartigsten Rassenelemente, die aber dann durch fortgesetzte Inzucht zu einer neuen, gewissermaßen sekundären Rasse sich verfestigten. Der Jude ist der zum festen Typus erhärtete, rasselose Entartungsmensch. Es lässt sich beobachten, dass degenerierte Völker und Individuen in ihrer Geistesart und Erscheinung judenähnlich werden. Noch heute lassen sich unter den Hebräern der Negertypus, der Mongolentypus, der Arabertypus, der Kasarentypus und andere unterscheiden, und doch sind alle zugleich durch ein gemeinsames, unverwischliches Stigma als Juden gekennzeichnet. Aus solcher Herkunft ist es verständlich, dass der Judenstamm von Anfang an sittlichen Auffassungen huldigt, die mit allen sonstigen menschlichen Sittengesetzen in offenem Widerspruch stehen. Die ausgestoßenen, der öffentlichen Verachtung preisgegebenen Elemente vollzogen aus Hass gegen alle menschliche Ordnung, vielleicht auch aus angeborener sittlicher Perversität, eine völlige Kopfstellung aller sittlichen Begriffe. Sie nannten gut, was andere böse nennen, sie verachten, was anderen heilig war und verehrten, was anderen Abscheu weckte. Lug und Trug gilt ihnen als Tugend, rechtschaffene Arbeit dünkt ihnen verächtlich und die Ehrlichkeit nennen sie Dummheit. In Rotwelsch, der jüdischen Gaunersprache, nennt sich bis heute der Dieb Kochem, das heißt der Weise, der Kluge, während die Ehrlichen und Arbeitsamen als die Dummen bezeichnet werden. Diese Begriffsvertauschungen spielen noch heute in unsere modernsten sozialen und wirtschaftlichen Streitigkeiten hinein, denn auch hier pflegen die Vertreter einer wucherischen Geschäftspraxis, zum Beispiel an der Börse, ihre betrügerischen Machenschaften als den Sieg der Intelligenz zu bezeichnen und jede Verteidigung der ehrlichen Arbeit und des Ackerbaus als einen reaktionären Schutz der Dummen zu bekämpfen. Auch in der Sozialdemokratie beginnt unter dem jüdischen Einfluss diese Begriffsverwirrung sich einzunisten. Unser Volk ist auf dem Wege, den jüdischen Maßstab der sittlichen Perversität sich aufnötigen zu lassen. In Moses fand das ägyptische Judentum einen Organisator und Gesetzgeber. Freilich ist es schwierig, hier richtig zwischen sagenhafter Dichtung und geschichtlichem Ereignis zu scheiden. Die 5 Bücher Moses sind offenbar die Kombination einer späteren Zeit und es findet sich darin ein seltsames Gemisch von vernünftigen und sittlichen Lebensregeln mit spezifisch jüdischen Sittenwidrigkeiten. Sicher ist hierin vieles von Ägypten und Babylonien entlehnt, aber der Grundton des Hasses und der Feindschaft gegen alles Nichtjüdische kommt schließlich immer wieder zum Durchbruch. Außer den biblischen Darstellungen besitzen wir noch andere Quellen, die einiges Licht auf jene Vorgänge aus der ältesten Zeit werfen.